Schönen guten Nachmittag. Wir sind Get Well Soon und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir nochmal hier spielen dürfen. Und dass ihr nochmal gekommen seid. We are free. Vielen Dank. Thank you. so afraid. Geht's euch gut? Ich frage diese Frage nicht, weil jeder Sänger fragt, sondern weil ich finde, dass es euch bei diesem Festival wirklich sehr, sehr gut gehen müsste. Ist ja auch so ein bisschen mein Lieblingsfestival. Es kriegt so den persönlichen Award Least Rock'n'Roll but Most Fun. Deswegen sind wir auch wieder hier. Sehr schön. Ich war auch schon verträumt beim Muscheln sammeln vorhin. War ein bisschen Überraschung für mich. Ich habe neulich schon großspurig in Berlin verkündet, das ist unser letztes Konzert. Und jetzt stehen wir hier. Die ganzen Instrumente waren schon bei eBay. Ich muss sie jetzt selber wieder zurückersteigern. Ich zahle hier nur drauf. Aber ich freue mich trotzdem, hier zu sein. Roland, I feel you. Salvation and invented a device that created a monster and got killed by its hand. And in the air, a sweet melody, it is a lullaby, an apocalypse of beat. Hold tight. Yes. Weil es so weit ist hier für uns, haben wir gestern einen Zwischenstopp in Hannover gemacht. Und ich glaube, in dem Hotel, in dem wir waren, war auch der Parteitag von der Alternative für Deutschland. Das nur am Rande. Das nächste Stück heißt Angry Young Man. Thank you. möchte noch kurz eins klarstellen, dass ich der Einzige bin, der nicht schwarz gekleidet ist. Liegt nur daran, dass wir uns schlecht absprechen. Nicht daran, dass ich als Frontmann mehr hervorsteche. Das heißt wieder, der Kropper wieder so ein arroganter. Man beachte den goldenen Ruck. Bühnenumbau. Es reicht aber nicht für ein Sekt Orange im Foyer. das Lied heißt, guck mal, ich kann auch Klavier. So. geht direkt dramatisch weiter, dafür sind wir ja da. To be close. pretty close, actually. Thank you. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Folgende Nachrichtenmeldung hat den folgenden Song auch ein bisschen mit beeinflusst. Als die CDU die Wahl gewonnen hat, hat sie zu einem Song der Toten Hosen getanzt. Wir schicken euch mit folgender Frage nach Hause. Wann sollte sich eine Punkband auflösen? You might as well dance. Why don't you love me? I keep asking myself. Why do you always turn your back on me? What's wrong with me? You've always thought there's something wrong with me, haven't you? Always. Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3209 فازهای 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حملان آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صد را انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry, minęła godzina 4:30. Mamy 6 Mordada roku 1393, a za naszym teherańskim oknem 25 stopni Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil.